Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst 15 Minuten ausschließlich hier im Radio bei 1 Live und dann kommt das Fernsehen dazu. Wir haben eine Freithemennacht heute. Ja, und das heißt ja, dass ihr gerne hier anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr ja gerne mit mir reden oder streiten wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Carlo und ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Carlo, um was geht's bei dir? Hallo, ja, ich bin Spanier. Ja. Bin 39 und habe 29 Jahre in Deutschland gelebt. Ja. Und bin jetzt fast 10 Jahre wieder in Spanien. Ah, du rufst aus Spanien jetzt an. Ja, genau, richtig. Von wo genau? Aus Valencia. Ah, alles klar. Ja. Wo ich gern drüber reden würde, ist, ich bin also damals, als meine Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen sind, zwar in Spanien geboren, aber nach einem kurzen Lebensjahr dann nach Deutschland und habe also meinen Kindergarten und meine Schule alles dort gemacht und bin dort groß geworden und habe dann entschieden, nach einer längeren Arbeitszeit, ich habe also als Kraftfahrer gearbeitet, ja, dann wieder zurück nach Spanien zu kommen, weil ich ein Jobangebot hatte. Ja. Und habe mir dann auch zu der Zeit, weil es sehr groß geboomt hat in Spanien, mit den Immobilien und mit der Baukonstruktion, habe ich mir eine Wohnung gekauft und bin dann nach Spanien gezogen. Und ja, das eigentliche Thema, warum ich anrufe, ist, weil ich dann gemerkt habe, als ich dann in Spanien gelebt habe, nach einer Zeit habe ich dann meine Frau kennengelernt, die ich jetzt geheiratet habe vor 6 Jahren und habe einen 4-jährigen alten Sohn. Und ja, das Problem ist, ich fühle mich nicht wirklich wohl jetzt in Spanien. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du bist ja eigentlich Deutscher, so weil du so sozialisiert worden bist. Ja, eigentlich schon. Eigentlich also schon irgendwie. Ja, weil ich kann es nicht genau sagen, weil wenn ich in Deutschland bin, sagen sie zu mir der Spanier, ja, wenn klar. Ich in Spanien genau. bin ich der Deutsche. Aber du bist eben hier aufgewachsen und hast das alles hier so erlebt, wie es hier abgeht. Und dann in dein eigentliches oder das Heimatland deiner Familie zu gehen, stelle ich mir auch sehr schwer vor. Das ist irgendwie eine andere Welt. Absolut, weil ich kannte natürlich Spanien nur vom Urlaub. Und genau. Dann ist überall sehr schön. Ne? Aber ja, meine Eltern, die haben ja in Deutschland gelebt und bei uns Gastarbeitern oder bei den Ausländern in Deutschland steht ja immer doch im Hinterkopf, dass sie dann irgendwo mal doch in deine Heimat zurückgehen möchten. Ja, ja, vor allen Dingen die erste Generation. Deine Generation ja schon weniger, ne? Die sind weniger, ja, ja. Viele. Jetzt habe ich gerade nicht genau mitgerechnet. Wie viele Jahre bist du jetzt schon in Spanien? Also jetzt in diesem Jahr werden es 10 Jahre sein. Und dennoch hast du so ein Unbehagen. Ja, also ich... Woran macht sich das fest, das Unbehagen? Erzähl es mal ein bisschen. Erklär es mal also ein bisschen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen natürlich an jeder Person selber, ne? Was er dazu beiträgt oder wie er sich integriert. Ne? Ich habe also ein sehr soziales Leben gehabt, sehr viele Freunde in Deutschland. Ja. Ja, habe mich also immer sehr wohl gefühlt. Aber manchmal merkst du Sachen, die du normal für normal hältst in Deutschland, gar nicht so. Ne? Jetzt werde ich hier mit Sachen konfrontiert. Zum Beispiel? Ganz normale Alltagstage, Sachen zum Arzt zu gehen oder Bürokratiesachen oder Organisation oder die Mentalität, was du früher mal so ganz cool gefunden hast, manana, ist dann, sagst du irgendwo... Stört dich jetzt? Ja. Bürokratie, stimmt das, dass es eigentlich in Spanien noch schlimmer ist als in Deutschland? Ja, ist es, aber es ist eine unorganisierte Bürokratie. Ne? Und also es ist noch schlimmer eigentlich, aber nicht organisiert. Ne? Und sprichst du denn perfekt Spanisch? Ja, ich spreche auch perfekt Spanisch. Ja. Also wenn ich jetzt mit dir Spanisch sprechen würde, dann würdest du auch nicht denken, dass ich irgendwie... Nein, ich würde es nicht denken, ich bin sicher. Ich würde auch denken, du bist Spanier. Nur eben die Problematik ist jetzt, ich habe eine Frau, ich habe einen kleinen Sohn und... ja, ich würde gerne wieder nach Deutschland gehen. Ne? Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich ist es ja nur EU, du kannst ja, ist ja kein Problem, du könntest ja wieder zurückkommen, wenn du hier eine Arbeit findest. Ja, aber das Problem ist natürlich, die Frau. Ja, aber Meine Frau ist 40, die lebt also ihr ganzes Leben in Spanien gelebt. Ja. Wir haben hier unser Haus. Mhm. Und klar, meine Frau sagt, was habe ich für einen Grund, nach Deutschland neu anzufangen? Ich kann die Sprache nicht. Mhm. So schlecht ist es doch hier nicht. Und ich fühle mich dann natürlich da ein bisschen verstehe. Im Zwiespalt. Sagen wir, für das Kind wäre es noch okay, das ist erst 4 Jahre alt, das kann sich hier noch gut einleben. Aber für deine Frau ist das natürlich ein großes Problem. Ist der Leidensdruck denn so groß für dich? Ja, ich muss sagen, also belastet mich schon, ne? Und ich merke, dass ich das dann auch irgendwann mal auch auf die Beziehung ausübe. Ne? Also wenn du frei wärst, wenn du Single wärst, wärst du schon weg? Ich wäre weg, ja. Das weiß auch meine Frau. Und und das ist auch so ein bisschen so das Problem, ne? Dass im Moment manchmal arrangieren wir uns ein bisschen familiär wegen dem Sohn. Mhm. Und es bleibt so ein bisschen alles auf der Strecke. War deine Frau denn schon mal in Deutschland? Ja, wir waren schon öfters also in Deutschland und ihr gefällt es auch sehr gut. Ne? Mhm. Nur für sie wäre es natürlich ein ganz neuer Anfang, ne? Nach Deutschland zu gehen. Ja. Und, ein Dilemma, in dem du da steckst. Man kann sie verstehen, man kann dich verstehen. Ja, absolut. Also weil ich bin mir sicher, wenn ich nach Deutschland gehe, würde ich es auch bereuen. Diese Distanz dann zu meinem Sohn, zu meiner Familie, das würde irgendwann mal vielleicht ganz abbrechen, zumindest vielleicht... Also wenn du alleine gehen würdest, meinst du? Ja, wenn ich alleine gehen würde, genau. Achso, also den Gedankengang gibt es auch schon, dass du alleine eventuell gehst. Ja, da ich jetzt zurzeit arbeitslos bin, suche ich natürlich auch nach einem Job in Deutschland. Ne? Ah. Und das verbinde ich natürlich damit und denke, vielleicht könnte ich irgendwas finden, wo ich sagen könnte, okay, es lohnt sich, dass ich da jetzt mal rübergehen könnte, weil im Moment habe ich auch natürlich keine Existenz mehr in Deutschland. Ich kann natürlich auch nicht irgendwie meine Frau und meinen Sohn da... Nee, verstehe. Mit Sack und Pack irgendwo. Aber dann gehst du ja schon doch relativ weit. Das heißt, du suchst schon in Deutschland. Wenn du in Deutschland fündig wirst, dann steht die Entscheidung ja ganz, ganz klar in deinem Leben. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ja, ich versuche immer noch das Positive daran zu sehen. Ich versuche oder ich rede mit meiner Frau darüber und sage zu ihr, ich möchte das versuchen. Ich möchte vielleicht versuchen, dass ich eine vernünftige Arbeit kriege, dass es mir da einigermaßen gut geht, dass ich eine Wohnung finden kann, dass ihr dann mal nachkommt und das zumindest probiert und dass wir mal da versuchen zu leben und dass ihr auch mal den Eindruck bekommt. Naja, das kann aber, man. Kannst du denn für mich sagen, wenn du jetzt das aller Unangenehmste für dich nennen solltest, das Schlimmste für dich in Spanien, was ist das? Das Schlimmste, also man denkt vielleicht jetzt, dass alles hier so super gravierend ist. Ist es sicherlich nicht. Es geht viel von mir aus mit Sicherheit, weil ich immer einfach an Deutschland denke. Ich vermisse es, ich vergleiche vieles. Es ist auch eine Art von Heimweh wahrscheinlich dann, ne? Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mit Freunden oder mit anderen Leuten nicht kommuniziere, viel über das Internet, ne? So ein bisschen mein Zugang nach Deutschland, ne? Meine Verbindung. Und wenn du ja mit jemand aus dem Internet schreibst oder so, dann, ich will ja sofort mit dir tauschen. Ich will in Spanien leben, die Sonne und super das Leben. Und ich habe mich auch schon mal mit anderen Ausländern darüber unterhalten und gesagt, also Vorsicht, wenn ihr geht. Du musst da sehr klar im Kopf sein. Du musst da also vorbereitet sein. Du musst auch viel von dir aus dazu beitragen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat so ungefähr denselben Werdegang wie ich. Der fühlt sich sau wohl in Spanien. Mhm. Was sagt denn deine Frau zu dieser Variante? Du nimmst hier vielleicht eine Arbeit an und man versucht mal so zweigleisig eine Weile zu fahren. Naja, begeistert ist sie nicht, weil wir, sag ich mal, hier auch, wir haben uns hier unsere Existenz, ne, unser Haus. Mhm. Uns geht es hier nicht so schlecht, obwohl ich jetzt arbeitslos bin. Aber ich war vorher, wie gesagt, als ich damals nach Spanien bin, zwar in einem Hotel beschäftigt, aber war dann auch lange Zeit selbstständig und habe also auch gutes Geld verdient. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, sagen wir mal, wie vielleicht damals meine Eltern wegen finanziellen Nöten nach Deutschland gegangen sind zum Arbeiten. Also ich könnte da ein bisschen lockerer die Sache angehen, aber mir fehlen ein bisschen die Argumente, meine Frau darüber zu überzeugen. Ja, also da kann man dir als Außenstehender eigentlich überhaupt gar nicht raten, weil du musst ja abwägen zwischen deinem Gefühl und deinem Heimweh, deiner Sehnsucht, wo du gerne leben möchtest, und letztendlich deiner Frau und deinem Kind. Das ist natürlich eine wahnsinnige Entscheidung. Ja, ich stehe da also total zwischen der Wand und dem Schwert, weil wenn ich jetzt gehe, dann habe ich vielleicht andere Dinge, die ich Für mich ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil so so von der Intuition würde ich so immer sagen, ich bleibe bei meiner Frau und meinem Kind, wenn ich mich einigermaßen wohlfühle in dem Land, einigermaßen. Ja. Und einigermaßen fühlst du dich ja wohl. Aber ja, irgendwie. Ja, ich habe keine Probleme, weil ich auch sprachlich klarkomme. Ja, aber irgendwie scheint es ja doch sehr viel stärker bei dir zu sein, als würdest du dir gar nicht solche Gedanken machen. Du willst da absolut, weg. Absolut, absolut. Also das merke ich. Also das ist eine Stärke bei mir. Es zieht mich, also ich will weg, aber ich mache das jetzt nicht kopflos oder fassungslos und sag, ich packe jetzt meine Klamotten und hau ab. Sicherlich würde ich am liebsten mit Frau und Kind nach Deutschland das also versuchen. Vielleicht ist sogar wirklich der beste Weg, wenn du jetzt eine Arbeit irgendwo angeboten bekommst, dass du sie erstmal annimmst und es dann mal so ausprobierst, dass sie vielleicht dann mal ein paar Wochen herkommt, ein paar Monate und vielleicht fügt es sich dann ja. Ja, so haben wir uns das auch gedacht. Genau, aber, ja. Das Theoretische haben wir eigentlich schon oft besprochen. Es muss dann praktisch auch mal versucht werden, ist mir schon klar. Das Praktische ist natürlich, dass so ein bisschen, wo ich eben so ein bisschen Angst vor habe, weil ich glaube, dass ich dann ein bisschen wieder selbstständig werde. Ich glaube, Karl, man kann das gar nicht theoretisch lösen. Das muss man dann irgendwann praktisch durchziehen. Ja. Muss man dann sehen. Ne? Ich muss es auf jeden Fall irgendwann mal tun. Ich weiß noch nicht genau wie, weil ich merke, dass auch meine Beziehung darunter leidet, mein Familienleben. Es sind Sachen wie, ich bin in Deutschland groß geworden, habe meine Kindergartenfreunde, meine Schulfreunde, meinen Fußball gehabt. Mhm. Und ich habe jetzt einen Sohn, mit dem ich Sachen erleben würde, die ich gerne damals erlebt habe. Aber ich erlebe die hier in der Umgebung, wo ich niemanden kenne oder wo ich nicht so mich familiär fühle oder wohlfühle. Mhm. Und das macht mir auch zu schaffen, weil ich merke, es überträgt sich ein bisschen auf meine Frau, mein Kind, dass ich nicht so der bin, der ich eigentlich früher war in Deutschland. Also ich habe mich in der Zeit verändert. Ne? Und das bedrückt mich in der Hinsicht. Aber ich rede oft mit meiner Frau darüber und sage, ich glaube, ich brauche diesen Schritt. Wenn ich das nicht versuche oder mache, irgendwann mal weiß ich nicht, wie das enden wird. Ne? Also vielleicht dann. Okay, da ist die Antwort ja schon gegeben. Dann musst du es versuchen und ihr müsst es erstmal so testen. Und wenn es nicht klappt, dann wird sich schon was Neues finden. Ja, ich wollte auch sehr gerne mit dir darüber reden, einfach mal auf eine andere Meinung hören. Ich höre viele Meinungen, ich höre die Meinung meiner Frau, ich höre meine eigene Meinung, aber ich weiß nicht, also ich mache mir da immer viel Kopf und bin mir da nie so richtig schlüssig und habe dann auch noch nie so gesagt, so ich packe jetzt meine Klamotten und gehe, weil ja. Leben deine Eltern noch? Ja, meine Eltern leben noch. Was sagen die dazu? Naja, meine Eltern, in der Hinsicht, die wissen zwar, dass ich mich nicht so wohlfühle in Spanien, aber wenn ich vielleicht mal wirklich den Schritt mache, würden sie es vielleicht auch nicht so richtig glauben, dass ich das machen würde. Ja. Ne? Hast du denn noch Freunde in Deutschland? Ja, sehr viele und sehr gute. Sehr viele und sehr gute sogar. Ja, es ist so ein bisschen, ich habe also nie da hinten so richtig abgeschlossen, ne? Was ich jetzt zum Beispiel zu meinem Kollegen hier sagte, ne? Der hat also vieles hinten weggelassen und hat hier ganz neu angefangen, neue Freunde, neue Leute. Und ich habe immer irgendwie den Kontakt mit meinen alten Freunden gut beibehalten und wollte gar nicht. In so einem gewissen Alter machst du nicht mehr dieselben Freunde wie von früher. Ja, das stimmt. Woher kamst du eigentlich in Ostdeutschland? Ich habe zwischen Köln und Düsseldorf gelebt. Ach so, also hier bei uns. Ja. Das heißt, da vermisst du natürlich auch den Karneval. Naja, ich habe viele Jahre gefeiert, aber erinnere mich ja nicht an solche Sachen, weil dann animierst du mich nur noch mehr darüber zu gehen. Ja, wobei ihr natürlich das schöne Wetter habt, na klar, aber das ist immer so die Klischee-Antwort wahrscheinlich, ne? Das sagen alle. Ja, das ist das. Aber darum geht's ja. Das sage ich ja manchmal zu meiner Frau auch, ne? Ja. Sie findet das, ich vermisse jetzt den Winter, ne? Den Schnee. Ich verbringe hier Winter wie dieses Jahr bei 24 Grad, Heiligabend. Ja. Da ist für mich kein Heiligabend. Hier lag dick Schnee in Köln. Ja, ich weiß. Und dann sagen mir natürlich meine Kollegen, meine Freunde, ne, dass sie wünschen mir frohe Weihnachten, erzählen mir, dass sie 30 Zentimeter Schnee haben. Und ich, also Carlo, ich finde, ihr müsst es angehen und ausprobieren, nur so geht es. Das ist meine Meinung. Dann wünsche ich dir alles Gute und eine gute Entscheidung und sag jetzt mal schöne Grüße nach Valencia in Richtung Südwesten von hier aus. Alles klar. Alles Gute, ihr Lieben. Ne? Tschüss. Danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt machen wir ein klein bisschen Musik und warten auf die Fernsehzuschauer. Die kommen gleich. So, meine Lieben, jetzt kommt, läuft der Vorspann im Fernsehen schon und jetzt kann ich auch gleich die Fernsehzuschauer recht herzlich begrüßen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Na, jetzt sind wir, der Vorspann war heute länger als sonst, glaube ich. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen, es gab heute im WDR Fernsehen eine Sondersendung zum Fall Mirko und dadurch haben sich alle Programme verschoben und unsere Sendung somit auch. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir jetzt hier sind. Wir haben im Radio schon angefangen bei 1Live und machen jetzt gemeinsam weiter mit einer freien Themennacht heute. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 und meine nächste Anruferin ist Brigitta und Brigitta ist 46. Guten Morgen, Brigitta. Guten Morgen. Brigitta, um was geht's bei dir? Das freut mich ja, dass ich durchkomme bin. Ja. Und bei mir geht's einfach darum, ja, ich bin schwer krank, krebserkrankt und die nächste 2-3 Wochen oder so und dann wird's vorbei sein. Und ich habe mir früher nie getraut, mich bei dir zu melden, aber jetzt habe ich mich getraut, weil ich gedacht habe, hab nichts mehr zu verlieren. Ja, was für eine Krebserkrankung hast du, Brigitta? Bitte? Was für eine Krebserkrankung hast du? Knochenkrebs. Knochenkrebs? Ja. Hm. Wie lange hast du die Erkrankung schon? Ich weiß es seit August letztes Jahr. Wie hast du sie bemerkt? Das war eigentlich ein Zufall, weil ich bin in die Treppen runtergeflogen beim Vorstellungsgespräch und habe immer das Bein, das rechte paar Mal gebrochen und alles Mögliche. Und nur dadurch wurde es dann eigentlich festgestellt, weil es geheilt ist. Ne? Mhm. Ach, du hattest keine Beschwerden vorher? Nein, vorher nicht. Ich habe jetzt Schmerzen bis zum Gehtnimmer. Mhm. Und ich kriege auch schon Morphium und so. Ne? Ja. Als man es dann diagnostiziert hatte, was wurde dann getan? Bitte? Als man es dann diagnostiziert hatte, was wurde dann getan? Ich habe 2 Chemos gemacht, beziehungsweise die zweite, die wurde abgebrochen. Mhm. Weil da ging mir so schlecht. Ich habe an andere Gelenke, an Füßen, Hände und Ärmel und so, habe überall Entzündungen gehabt und deswegen hat man mit der Chemo nicht weitergemacht. Ja. Und seither nehme ich jetzt halt Cortison. Ja. Bist du jetzt zu Hause oder in einem Krankenhaus? Nee, ich bin daheim noch. Ich versuche so weit, wie es geht, rauszuzögern. Ja. Und du hast gerade gesagt, dass du nur noch 2-3 Wochen vermutlich zu leben hast. Ja. Kann man das so klar sagen? Ja, also das, ich habe halt Ärzte gelöchert und das ist das, was ich gesagt kriegt habe. Mhm. Und ich muss ja wirklich sagen, also zwischendurch jetzt ist es so schlimm, dass ich eigentlich froh bin, wenn es vorbei ist. Und auf der anderen Seite, ich bin nicht verbittert oder so, ich habe ein ganz reiches Leben gehabt. Ich habe ganz viel Erfahrung gemacht, im Guten, im Bösen, alles. Und deswegen war ich auf dem Weg. Ich habe zumindest gelebt. Ja. Lebst du denn jetzt alleine? Ja. Und kommst du alleine im Moment mit der schweren Erkrankung zu Hause denn zurecht oder brauchst du jemanden, der dir hilft? Jetzt geht's noch einigermaßen. Allerdings war es zwischendurch so schlimm, dass mir immer Nachbarin von oben und Nachbar von gegenüber und so, wo die mir dann Briefkasten geklärt haben oder Müll untergebracht oder einkaufen gegangen sind. Mhm. Aber zwischendurch habe ich es dann immer wieder selber machen können. Ne? Ja. Weil für mich ist das auch schlimm. Ich will auf niemanden angewiesen sein. Ja. Du sagst, du hast sehr starke Schmerzen im Moment. Ja. Wo hast du die Schmerzen? Eben die Gelenke halt. Und das rechte Bein ist extrem. Mhm. Weil das rechte Bein ist ja das, wo zuerst befallen war. Wenn man an dieser Erkrankung, an Knochenkrebs stirbt, wie stirbt man dann? Hat man dir das erklärt? Na gut, wenn es gar nicht mehr geht, dann werde ich ins Krankenhaus gehen. Und es gibt Spezialkliniken, wo sie Hydraulikbetten und alles haben. Oder ich muss in ein Hospiz, also irgendwas von dem Ganzen. Und mir tut es natürlich total leid wegen meiner Eltern und so. Meiner Mutter geht es auch schlecht. Mhm. Und also, mein Vater, der weiß schon, dass ich krank bin, sehr krank bin, aber so schlimm wie es jetzt ist, ich traue mich das gar nicht, ihm zu sagen. Ne? Ja. Nochmal eine Frage zu der Endphase dieser Erkrankung. Streuen dann die Metastasen auch in andere Organe? Ja. Ja. Mhm. Und dein Vater, deine Eltern wissen nicht um die Dramatik der Erkrankung? Die wissen, dass ich Chemos mitgemacht habe und dass ich noch Krebs habe. Aber jetzt dadurch, dass vor 2 Wochen meine Mutter ins Krankenhaus kam und da wusste man auch nicht, ob sie es überlebt, die ist auch ein Krebserkrankt. Ne? Und deswegen habe ich jetzt da nicht meinem Vater viel erzählt, weil der hat genug Sorgen und ich habe gedacht, ich möchte da nicht noch. Und ihr wusste bei mir auch vor 2 Wochen noch nicht, wie schlimm es jetzt wirklich ist. Wie geht es denn deiner Mutter im Moment? Ein bisschen besser. Bisschen besser. Ja. Also ist dein Zustand ist wesentlich schlimmer als der Zustand deiner Mutter? Nee, schlimmer glaube ich nicht. Bitte? Schlimmer glaube ich nicht, weil meine Mutter, die ist schon seit 5 Jahren krank und ist bestimmt eine größere Quälerei, wie bei mir jetzt. Ich weiß einfach, was Sache ist. Und wie gesagt, also für mich ist halt echt der Gedanke wichtig, ich sterbe nicht, ohne dass ich gelebt habe. Hast du Kinder? Nein, habe ich nicht. Nein. Was war das Schönste in deinem Leben? Was war das Schönste? Ja, eigentlich, wo ich meinen Freund Letscher kennengelernt habe. Und der hat sich sofort an dem Tag, wo das mit Knochenkrebs rauskam, hat er sich getrennt von mir. Und ich habe den Mann halt total geliebt und so. Und das war dann halt schon schlimm für mich. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 1 Jahr waren wir da zusammen. Und er hat sich sofort von dir getrennt, nachdem die Diagnose feststand? Ja. Kannst du dir das erklären? Aber ich kann keinen Vorwurf machen, wenn er nicht damit umgehen kann, dann ist es halt so, was soll ich denn machen? Hat er das gesagt, ich trenne mich von dir, weil ich damit nicht umgehen kann? Bitte? Hat er das so gesagt, ich trenne mich von dir, weil ich damit nicht umgehen kann? Ja. Wie war denn das für dich? Ja, das war schon schlimm. Also die erste Woche, als hinterher, wo er Schluss gemacht hat, nach dem Tag, wo ich ihm das gesagt habe, das war schon erbärmlich für mich. Also da habe ich überhaupt keinen Lebenswille mehr gehabt. Und dann hat sie es einigermaßen gelegt und dann haben wir angefangen zu kämpfen und so, weil ihr August, es hieß Anfangsstadium noch Krebs. Und normal kann man da noch viel heilen. Ne? Aber jetzt ist Endstadium und ist nichts mehr. Ne? Aber ich mache meinem Ex-Freund auch keine Vorwürfe oder so. Das war wirklich der einzige Mann, wo ich wirklich total geliebt habe in meinem Leben. Und es war halt für mich eine Enttäuschung, wo ich ihm gesagt habe. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, mit 45 hast du zum ersten Mal eine wirklich ganz große Liebe erlebt. Kann man das so sagen? Oder mit 44? Ja, kann man sagen. Hast du im Moment überhaupt eine nahe Person, die um deinen Zustand weiß? 2 Freundinnen wissen es. Die wissen auch genau, wieso, wie du es mir gerade auch gesagt hast. Ja. Ja. Du hast keine Angst vor dem Sterben? Vom Tod selbst habe ich keine Angst. Ich habe nur Angst, die Zeit bis dorthin. Verstehe. Was? Weil da hatte ich auch schon Selbstmordgedanken und so, aber das will ich dir jetzt gleich mal sagen, von wegen, das mache ich nicht und so. Das weil ich habe das Leben immer zu schätzen gewusst und wie gesagt, ich habe wirklich ein reiches Leben geführt. Ja. Also da kann ich mir nicht beklagen. Ich finde das schon sehr beeindruckend, dass du bist ja in deiner Haltung ganz klar. Du sagst, ich habe ein reiches Leben gehabt und jetzt ist es, wie es ist und dann muss ich jetzt mich, dann muss ich mich jetzt hineinbegeben, so verstehe ich dich. Ja. Das ist ja schon erstaunlich, dass jemand so eine klare Sichtweise hat. Du bist ja keine alte Frau. Und dennoch siehst du es so. Ja, aber anders kann ich nicht sagen. Also so ist halt meine Einstellung oder meine Ansicht. Verbindest du eine Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ich denke schon, dass es da irgendwas gibt. Aber die Angst ist eben da, was jeder von uns verstehen kann. Und jeder von uns hat das ja auch, die Angst eben bis zum Tod, dass man sehr leiden muss, dass man abhängig ist. Ja, das stimmt eigentlich, weil ich sage ja, von wegen vom Tod selber habe ich keine Angst. Aber bis dahin, und da bin ich echt froh, die letzte Woche ging mir schon so schlecht mit der Schmerzen und trotzdem Morphium und allem Mögliche, wo ich dann manchmal gedacht habe, ich will das echt nicht mehr mitmachen. Ich bin kein Selbstmordkandidatin, wie gesagt. Ja, aber du hast es gerade ja schon gesagt, also die Überlegung, dann vielleicht in ein Hospiz oder auf eine Palliativstation zu gehen, wäre ja sicher nicht falsch. Da bist du in guten Händen, da wirst du schmerztherapeutisch optimal behandelt und du fällst auch niemandem zur Last aus deinem Umfeld. Das würdest du auch tun? Ja, klar. Hast du jetzt für das Ende deines Lebens noch irgendwas Besonderes geregelt? Ich habe alles geregelt, wo ich erfahren habe, wie schlimm es um mich steht jetzt in den letzten 2 Wochen. Ich habe alles geregelt, Versicherung, Wohnung, tipptopp, alles geregelt, Schriftkram, alle Rechnungen gezahlt, also. Weil das ist mir dann schon unwahrscheinlich wichtig. Ja, hast du deine eigene Beerdigung auch schon geregelt? Ja. Wie soll das dann ablaufen? Ich habe meinem Vater gesagt, von mir, also erstens mal ein Sterbegeld hinterlegt irgendwo auf dem Konto. Und das wäre gar nicht nötig. Und ich habe dann auch gesagt, weil es meiner Mutter so schlecht geht, von wegen, wenn es wirklich gleichzeitig passiert, weil die ja auch todkrank ist, dann möchte ich in Lauterschwan beerdigt werden, also das ist falsch. Das ist dein Heimatort? Ja gut, ich bin in Südafrika aufgewachsen. Ach so. Und mit 13 Jahren da sind wir nach Deutschland gekommen. Ja. Und dann Schulausbildung und nach 3 Jahren bin ich dann aber schon in Ausbildung in Gengerbach gegangen bei Offenburg. Ja. Was hast denn du beruflich gemacht früher? Fremdsprachensekretärin, ah ja. Und ich muss ja ehrlich sagen, also wie gesagt, seit letztes Jahr August weiß ich das, die Diagnose, wo es noch nicht so schlimm war und selbst da, ich war in Kuwait, ich war in Dubai, ich war in Ägypten, also ich habe schon auch da wieder. Achso, du hast noch diese großen Reisen gemacht, als du schon die Diagnose kanntest. Ja, ja. Ja. Bist du eine sehr taffe Frau. Ja gut, ich dachte halt, dass mich ablenken. Ja. Und ich war immer abgesichert, also ich hatte immer Medikamente und alles dabei, wo ich brauchte. Liebe Brigitta, ich würde dir wirklich raten oder auch wünschen, dass du, wenn du diesen Schritt machen möchtest in Richtung Hospiz, dass du den frühzeitig dann auch organisierst, dass das nicht andere Menschen über deinen Kopf hin dann entscheiden, sondern dass du es machst. Nee, ich habe mir ja schon Hospiz angeschaut, wo ich es erfahren habe. Ja. Also da bin ich schon abgesichert und ich will das ja auch nicht. Ich will nicht, dass mal irgendjemand da oder dass sich jemand belastet oder so. Das stimmt für mich, ne? Ich freue mich sehr, dass wir... alles von wegen mit der Wohnung auflösen und so, das habe ich auch alles organisiert. Hab ich habe auch umschreiben lassen oder auf eine andere Person. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns noch kennengelernt haben, wenn auch nur übers Telefon und akustisch. Und wünsche dir für die verbleibende Zeit alles Gute. Dankeschön. Viel Kraft und dass es kein langes Leiden sein wird, das wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute von Herzen, liebe Brigitta. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Angela und Angela ist 22. Guten Morgen, Angela. Angela, oh. Guten Morgen. Na, da lag ich. Ja, also erstmal wollte ich Brigitta ganz viel Kraft wünschen, mehr als sie eh schon hat. Die hat sie schon, ne? Ist schon eine sehr tapfere und taffe Frau. Respekt. Ja, das stimmt, ja. Aber sehr nett, dass du es sagst, sehr nett. Ja, dagegen hört sich mein Problem schon ziemlich unbedeutend an, kann man sagen. Erzähl also mal. Mein Freund hat heute mit mir Schluss gemacht nach fast 8 Jahren Beziehung. Nach 8 Jahren? Du bist 22. Ja, ich habe ihn kennengelernt, als ich 14 war und er war 15. Also die erste Liebe, kann man sagen. Ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall. Und warum hat er Schluss gemacht? Naja, also er hat mir heute gesagt, ja, einfach, dass er mich nicht mehr liebt, dass die Gefühle nicht mehr da sind. Es war so, dass wir uns heute, mehr oder weniger nicht gestritten haben, sondern ich habe schon gemerkt heute, dass halt er mit seinem Freund irgendwie halt absolut, viel Spaß hat. Und wenn wir dann alleine waren, dann war es halt schon ein bisschen komisch so. Also er hat halt fast nichts geredet und so. Ich habe es halt gemerkt und dann, wir hatten das Thema schon mal und dann, war ich halt sauer auf ihn und dann habe ich mich halt im Bad eingeschlossen und habe geweint und irgendwann kam er dann halt zu mir und hat mir das dann gesagt und also er hat gemeint, dass er eigentlich mir das erst nach meinen Prüfungen sagen wollte, weil also ich habe nächste Woche meine Prüfung, ich studiere. Ja, was studierst du? Germanistik und Politikwissenschaften. Ah ja. Und aber dadurch, dass das halt heute so kam, dass ich quasi das auch schon so gemerkt habe, hat es mir dann halt jetzt gesagt. Hast du denn schon in den, sagen wir mal so, die letzten Wochen und Monaten auch gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist? Eigentlich kann man sagen nicht. Also es war halt immer so, klar, wenn man so lange schon zusammen ist, dass es dann halt mal wieder abflaut und dann wieder stärker wird. Aber jetzt, dass ich jetzt gesagt hätte, so die letzten paar Wochen war es irgendwie anders. Nee, also gar nicht eigentlich. Das kam schon aus heiterem Himmel für mich. Wohnt ihr zusammen? Ja, also wir sind vor einem halben Jahr in unsere gemeinsame Wohnung gezogen, haben aber vorher auch schon zusammen gewohnt. Ach so. Ja. Wo ist er denn jetzt gerade? Er schläft gerade. Er schläft. Also er ist noch da, ja. Wie hast du denn, du warst ja schon am Weinen und als er es dir dann gesagt hat, wie hast du denn dann weiter reagiert? Ich war absolut, also ich war so geschockt, ich konnte das gar nicht glauben, was er mir da jetzt sagt. Ich bin richtig, also ich bin später halt ins Bett und habe versucht zu schlafen, weil es mir halt schlecht ging und dann kam er halt und hat mir gesagt und ich bin auf dem Bett wirklich, also die Reaktion fand ich von mir selbst komisch, auf dem Bett vor ihm zurückgewichen, so als er hätte mir irgendwie gesagt, irgendwas ganz Schlimmes, also als hätte er was Schlimmes getan halt. Mhm. Also ich war wirklich total geschockt. Und jetzt, so sind ein paar Stunden vergangen, wie siehst du die Lage jetzt und wie fühlst du dich? Also im Moment fühle ich mich eigentlich ganz okay, vorhin war es schlimmer. Ich habe jetzt eine Stunde geschlafen und bin dann aber wieder aufgeschreckt und er kann halt nicht schlafen. Aber ich habe es eigentlich auch noch nicht so wirklich realisiert. Das glaube ich, das wird auch noch lange dauern, sage ich dir. Ja. Das ist ja auch ein krasses ein Gefühlsextrem, in dem du da drin bist. Die erste Liebe, 8 Jahre zusammen, wahnsinnig lange für Menschen, die ganz jung sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich habe ich halt geglaubt, dass wir noch viel länger zusammen sind. Mhm. Also für mich ist er auch immer noch, nur weil er mir jetzt gesagt hat, dass er mich nicht liebt, ich liebe ihn natürlich immer noch. Mhm. So, er hat es ganz klar und definitiv gesagt. Ich habe ihn sogar extra nochmal gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass ich halt mich irgendwie verändere oder dass wir irgendwas machen, dass es halt nochmal klappt. Und er hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Also er hat auch gesagt, dass es nicht an mir liegt. Ich hätte nichts anders oder besser machen können, sondern es liegt halt einfach an seinem Gefühl. So hat er es mir gesagt. So kann es wird ja auch so stimmen. Und wenn er das so klar sagt, dann hat er sich schon lange Gedanken gemacht. Und man muss ihm auch hoch anrechnen, dass er es dir so klar sagt und dir nicht irgendwie noch falsche Hoffnung macht. Und, Also ich habe auch zu ihm gesagt und wir haben auch beschlossen, dass wir auf jeden Fall noch sehr gute Freunde bleiben, denn dann ist halt mit Liebe nichts mehr, aber wir sind halt trotzdem, schon dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, halt schon fast wie Geschwister, kann man so sagen. Mhm. Und also ich glaube ihm das auch, wenn er das so sagt, weil er hat halt, also er arbeitet, er hat einen Nebenjob als Kassierer und hat halt die letzten paar Wochen immer länger gearbeitet und da habe ich dann halt das war dann halt schon ein bisschen komisch, aber ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht und jetzt hat er mir heute halt gesagt, dass es einfach für ihn so schwer war, dass er halt nach dem Arbeiten dort auf der Toilette saß und geweint hat. Er hatte irgendwie Heulkrämpfe, weil er es halt so schrecklich fand. Also er hat keine neue Freundin? Also ich habe ihn gefragt, ob er jemand anderes kennengelernt hat und er hat gesagt nein. Mhm. Und er hat gesagt, also... Das müsst ihr natürlich sehen, dass ihr dann auch perspektivisch auseinanderzieht. Ja, sonst tut das zu weh. Genau, ja. Das ist halt auch so ein Problem, weil also ich bin von meinen Eltern weggezogen aus der Rheinland-Pfalz nach Mecklenburg-Vorpommern zu ihm quasi und ich hatte eigentlich nur ihn. Ich habe mich schon, ehrlich gesagt, ziemlich abhängig von ihm gemacht. Also ich habe ja auch keine anderen Freunde oder so. Dann musst du jetzt alles neu aufbauen. Genau. Eigene Wohnung, neue Freunde. Aber ich meine, du studierst, da lernst du ja genug Leute kennen, wo man dann auch was aufbauen kann. Aber es ist natürlich alles nicht so einfach. Ja, natürlich, ja. Andererseits ist es natürlich auch, ist ein schwacher Trost, aber das ist ein Trost. Es ist auch ein Neuanfang. Ja. Es ist eine Zäsur in deinem Leben, die sowieso bald gekommen wäre, weil die wenigsten Jugendlieben halten für immer. Ja. Die meisten brechen irgendwann dann auf. Und das ist schon sehr lange, dass es bei euch so lange gehalten hat. Mhm. Das tut weh, ist mir völlig klar. Das wird auch noch lange wehtun. Aber es gibt einen Weg nach vorne. Der macht dir jetzt wahrscheinlich noch Angst. Sehr viel sogar, muss ich sagen. Glaube ich. Aber ich sag dir, das wird dich auch stärken und erwachsener werden lassen und selbstbewusster auch machen, wenn du jetzt dein eigenes Leben da aufbaust, wo du bist. Ja. Und also ich wollte halt auch von dir hören, so deine Meinung. Also weil halt dein Redakteur schon gesagt hat und auch meine Mutter, als ich mit ihr telefoniert habe, dass es halt schon komisch ist, wenn jemand sagt, die letzten 3 Wochen hat das abgenommen und ich liebe dich einfach nicht mehr, dass das wirklich so sein kann, dass einfach die Liebe irgendwann aufhört. Also, weil ich kann es mir halt natürlich nicht vorstellen, er ist mein erster und einziger Freund gewesen bis jetzt. Also ich kann dir sagen, dass ist ganz normal. Die Liebe kann aufhören. Die hat auch bei ihm vielleicht schon viel früher aufgehört und es ist ihm selbst gar nicht so klar geworden. Ja. Manchmal bereitet sich das ja so im Unterbewusstsein vor. Ja. Und man merkt es selbst gar nicht so richtig und dann bricht es durch irgendeine Situation, bricht es dann endgültig raus. Ja. Okay. Aber natürlich kann es sein, dass die Liebe irgendwann weg ist, ja. Das passiert millionenmal auf der Welt, jeden Tag. So wie sie auch plötzlich irgendwo auftauchen kann. So kann sie auch wieder weg sein. Ja. Das ist das Traurige an der Liebe und das Schöne an der Liebe, dass sie da sein kann plötzlich, aber das Traurige ist auch, dass man keine Gewissheit hat, dass sie ewig hält. Das gibt's stimmt. Nicht. Ja. Mensch, Angela, da musst du jetzt durch, da hilft gar nichts. Ja. Das ist traurig, wird wie gesagt auch eine Weile traurig bleiben, aber was ich an deiner Stelle machen würde, ich würde sehr schnell versuchen jetzt zu organisieren, dass du eine eigene kleine Wohnung kriegst. Damit ich bin sogar am Überlegen, ob ich halt zurück zu meiner Familie gehe, weil ist meine Familie schon sehr und ja, da habe ich halt auch dann quasi jemand, der hinter mir steht. Ja, genau. Also auf jeden Fall, dass du aus dieser Situation da rauskommst, weil das ist fürchterlich. Stell dir mal vor, über kurz oder lang hat er eine neue Freundin und du kriegst das auch noch mit. Das musst du dich schützen vorher. Ja, auch, das könnte ich nicht ertragen, glaube ich. Auch eben diese, man will dann immer gute Freunde bleiben. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Solange du nicht komplett abgeklärt bist, geht das nicht. Ja. Wenn das Beispiel, wenn er eine neue Beziehung hat und kannst du dann seine gute Freundin sein? Ich glaube nicht im Moment. Im Moment wirklich nicht. Auf jeden Fall nicht. Stimmt, ja. Angela, also da musst du jetzt durch. Ja. Ist hart, aber es geht nach vorne, bin ich sicher. Ja. Alles klar. Vielen alles Gute. Dank. Ja, danke. Alles Liebe. Tschüss. Schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. Danke. 0800 220 5050 um 1.37 Uhr und 37 Sekunden. Und hier ist Marie. Marie ist 26. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, und zwar, erstmal muss ich sagen, ich bin tierisch aufgeregt. Ich habe jetzt schon mehrfach versucht, bei dir in der Sendung anzurufen. Ja. Und habe gestern schon fast die Hoffnung aufgegeben. Aber jetzt haben wir uns. Ja, ich hatte ja gestern schon angerufen gehabt und habe auch zum Thema von gestern was zu sagen. Und zwar war das ja das Thema Jung und Reich. Jung und Reich, genau. Genau, und da hattet ihr den Kai in der Leitung, gleich ziemlich zum Anfang. Ja. Der ja sagt, er hätte ein Bordell und er jetzt, glaube ich, irgendwie 23 Jahre. Und das, was er da erzählt hat, ist völliger Humbug, dass man mit 21 Frauen 40.000 im Monat verdient. Ich komme selber aus der Branche, mache das seit 8 Jahren und habe vor 8 Jahren mal so zwischen 8.000 und 10.000 im Monat verdient. Und da sind natürlich auch Abgaben, die man machen muss als Frau. Ob das jetzt damals ein Zuhälter war oder ob das die Miete fürs Apartment oder für das Zimmer war. Arbeitest du denn im Moment auch noch als Hure? Ja. Ja. Und wie viel hast du im Moment so im Monat? Ganz wenig. Ganz wenig? Also ich kann mich glücklich schätzen, wenn man mal 2.000 dann im Monat verdient. Ah, und damals hast du, wie du gerade sagtest, so um die, ungefähr? Immer zwischen 8.000 und 10.000 verdient, genau. Netto? Ja. Boah, also das war da ja nicht angemeldet. Das ist natürlich sehr viel Geld. Ja. Ja. Hast du das, wie viele Jahre hast du so viel Geld verdient? 2 Jahre lang. 2 Jahre. Hast du ein bisschen was zur Seite gelegt oder alles verprasst? Nö, alles verprasst. Man gewöhnt sich dann ja so an ein bisschen Standard. Das heißt dann irgendwie Schmuck kaufen, Klamotten kaufen, so wie das halt als Frau typisch ist, die etlichen Paar Schuhe da im Schrank. Ja. Ja, und arbeitest du jetzt auch in einem Haus oder auf der Straße? Auf der Straße. Ah, da sind die Preise natürlich dann schlechter für euch, ne? Das geht. Also ich habe ja in verschiedenen Bereichen schon gearbeitet. Ich habe angefangen an der Straße, ich habe in einem Apartment gearbeitet, ich habe richtig in einem Bordell gearbeitet, in einer Bar und da halten sich die Preise eigentlich ziemlich gleich. Ja. Zumindest für die deutschen Frauen. Und das, was das Rumänische, Bulgarische angeht, die unterbieten halt und deswegen sind die Preise auch so schlecht geworden. So hört man es immer, genau. Ja. Und, das heißt, du hast deinen Lebensstandard wieder runterschrauben müssen und ja, du musst jetzt mit dem... Ja, ich momentan auch Geld von der Bages. Ja. Also Hartz IV. Wie lange willst du denn noch in diesem Milieu arbeiten? Weiß ich nicht. Also so zeitmäßig habe ich mir dann nichts gesetzt. Ich habe in den 8 Jahren auch Pause gemacht. Ich habe eine 2,5-jährige Tochter. Ah. Und habe auch erst erfahren, dass ich schwanger bin, als ich im 4. Monat war. Bist du schwanger geworden von einem Freier oder? Nein. Da gibt's ganz klare Richtlinien immer mit Gummi. Ganz genau, immer mit. Also das könnte auch gar keiner bezahlen, egal was sie da für utopische Summen nennen, weil Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Genau. Lebst du denn auch mit dem Vater des Kindes auch zusammen? Nein, der kennt alleine ist die Mutter, ja, genau. Genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich habe zwar einen Partner momentan und der hat auch ein bisschen mit dem Milieu zu tun, kommt aber mehr aus dem Motorradclub. Spätestens, wenn dein Kind ein bisschen älter wird, musst du dir ja überlegen, was sage ich meinem Kind, was ich mache? Frei raus. Frei also raus. Da bin ich gnadenlos. Also meine Familie weiß, was ich gemacht habe. Die wissen es nicht, dass ich es jetzt wieder mache. Ja. Achso, du bist offiziell in der Familie, bist du ausgestiegen aus dem Job? Offiziell bin ich ausgestiegen, genau. Ja. Aber schon vor 4 Jahren. Achso, das heißt, du belügst deine Eltern schon? Ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern. Achso. Aufgrund dessen... Wer ist denn dann Familie? Wer meine Familie ist? Meine Schwester, meine Jüngere, meine Tochter, mein Freund und so sehr, sehr enge Freunde hier. Aus dem Umkreis. Aber dein Freund weiß, was du machst. Der weiß, was ich mache, ja. Das heißt, nur die Schwester weiß es nicht? Nein, also von Familienseite weiß es gar keiner. Was hast du irgendeinen Beruf erlernt früher? Nein. Also ich hab viele Jobs nebenbei gemacht. Ich habe eine Kurzausbildung im Sicherheitsdienst gemacht. Ja. Also richtig mit Prüfung ablegen vor der Handelskammer. Und ich habe in einer Floristik gearbeitet, ich habe im Krankenhaus gejobbt. Vielleicht, ich meine, du bist ja 26. Du könntest ja noch was machen. Du könntest ja auch noch was lernen. Ich bin ja auch gerade dabei, mein Abitur zu machen. Oh, echt? Ja, wirklich? Respekt. Ja, ich möchte gerne Jura studieren. Und bist du auf einer Abendschule oder wie machst du das? Nee, mach das tagsüber, weil ich ja nachts arbeite. Wow. Dann passt das tagsüber nicht. Das ist ja eine kuriose Karriere dann, von der Hure zur Juristin. Ja. Irgendwann. So, aber ich habe schon immer viel mit Gesetz zu tun gehabt, jetzt auch mit dem Hartz IV und sowas. Aber ich sag mal, da muss ich dir aber wirklich ein Kompliment machen. Das hört man äußerst selten, dass die Mädels dann das ist ja eine Frage der Disziplin auch. Du bist Mutter, du hast einen Haushalt zu handhaben und dann auch noch das Abitur nachzumachen, das ist schon richtig viel Arbeit und Stress und das respektiere ich sehr. Toll, wirklich. Also ich muss dazu sagen, ich habe, als ich 17 war, habe ich die Schule abgebrochen und habe dann halt, wie gesagt, viel rumgejobbt. Habe dann mit 18 angefangen, an der Straße zu arbeiten und habe 2006, im Januar 2006, mit der Abendschule angefangen, habe meinen Realschulabschluss nachgeholt. Super. Und den habe ich dann letztes Jahr endlich bekommen. Also ich habe trotz dessen, dass meine Tochter noch Säugling war, Schule zu Ende gemacht. Und jetzt das Abitur. Super. Weißt du, insofern, was auch ganz toll ist, wenn du mal irgendwann als Juristin arbeiten solltest, bringst du enorm viel Lebenserfahrung mit. Ja. Da kannst du die ganzen schnieken Kinder aus gutem Hause, die kannst du einstecken. Weißt dann so viel vom Leben, das können die sich gar nicht anlesen. Das ist irre. Ja. Liebe Marie, das ist eine tolle Geschichte. Da wünsche ich dir wirklich viel, viel, viel weiter Disziplin und Kraft, dass du das schaffst und dass du irgendwann eine erfolgreiche Juristin bist. Mal gucken. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Marie war das. Und hier ist Sabine. Sabine ist auch 26. Guten Morgen. Guten Morgen. Sabine, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um das Thema Vergewaltigung. Bist du betroffen? Ich bin selbst vergewaltigt worden von meinem Bruder, der ist also 32 ungefähr. Ja. Zu der Familie habe ich den Kontakt abgebrochen und letzte Woche Dienstag war der Prozess. In welchem Alter ist das passiert? Wie alt warst du? Ich war ungefähr, das kann ich nur noch abschätzen, weil es schon so lange her ist, weil ich 26 jetzt bin. Ich muss 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein, da hat es angefangen. Und wie lange hat... Bis ich, Bis ich 17 Jahre war. Bis du 17 Jahre alt warst? Bis ich 17 war, ja. Also über einen so langen Zeitraum. Ja. Hat dein eigener Bruder, der einige Jahre älter ist als du, du sagst, er ist jetzt 32, also 6 Jahre älter, ja, hat dich vergewaltigt. Ja. In der Familie. Letzte Woche Dienstag war der Prozess und. Hast du ihn dann angezeigt? Ich habe ihn letztes Jahr im Februar ungefähr erst angezeigt, weil ich diese Angst hatte und ja, dass man mir glaubt, ich weiß nicht. Mhm. Wie bei vielen anderen Opfern bestimmt auch. Und dass die Angst vor dem Gericht, dass man einem nicht glaubt. Ja, natürlich. Die Leute haben Angst, dass man ihnen nicht glaubt. Und die haben auch Angst, all die Details dann nochmal zu erzählen. Das ist ja auch gerade nicht sehr schön für das Opfer. Ja. Wie war der Prozess? Also die Richterin, das war eine Frau. Und die Staatsanwältin, das war auch eine Frau. Die waren ja eigentlich ganz okay, sage ich mal. Aber die von ihm, die Anwältin, die war schon sehr, ich sag mal, kratzig. Die war schon ziemlich streng und die hat mich alles versucht, als Lügnerin hinzustellen. Mhm. Also ich weiß das Urteil jetzt auch durch die Zeitung, weil es in der Zeitung stand. Achso, du warst bei der Urteilsverkündung warst du nicht dabei. Ja, da konnte ich nicht mit drin sein, weil ich in demselben Alter, wo es halt passiert ist, ich noch ein Kind war. Und dadurch, ich wurde so irgendwie, der Prozess wurde gemacht, ob ich noch ein Kind wäre. Ja. Ach so. Deswegen muss ich die Aussage machen und dann nochmal reingehen und. Zu was ist denn der Bruder jetzt verurteilt worden? Zu ein Jahr auf Bewährung. Ein Jahr auf Bewährung? Ja. Das ist ja nichts. Das ist gar nichts, ja. Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? Oh, kein Ton hat er gesagt, also überhaupt nicht, kein Ton. Er hat es weder zugegeben noch abgestritten? Ja, also abgestritten hat das schon, wie ich mitbekommen habe jetzt, aber. Kein Ton gesagt, so irgendwie, dass er mal ausgerastet ist oder so, gar nichts. Ganz ruhig verhalten, Gott sei Dank. Gab es Zeugen, die für dich ausgesagt haben? Also die von der Kripo, die war da, dann mit jetzt Ex-Freund, der ist auch gekommen und die konnten nicht großartig viel sagen, aber. Das ist ja damals in der Familie passiert. Ja. Wie viele Kinder wart ihr in der Familie? Also es war ich, der große Bruder, der mir das halt angetan hat und noch ein Zwillingsbruder. Von dir? Ja. Also du hast noch einen Zwillingsbruder? Ich habe noch einen Zwillingsbruder, ja. Hat der Zwillingsbruder das damals mitbekommen? Aber die haben auch gar nichts mitbekommen, der ist auch schwierig, der hat jetzt nur weiß er, dass was halt passiert ist, aber dadurch, dass er halt eine Behinderung hat, versteht er das alles nicht so. Achso, er ist behindert, der Zwillingsbruder? Ja, er hat so eine geistige Behinderung, ist ein bisschen schwierig, ihm das zu erklären. Verstehe. Und deine Mutter, dein Vater, die haben auch überhaupt gar nichts bemerkt. Die sagen, die hätten nichts gemerkt. Also die starb jetzt 2005 und die haben immer gesagt, ja, sie hätten nichts gemerkt. Aber ich sag mal so, man merkt doch, wenn das Kind sich verändert. Finde ich eigentlich auch. Muss man doch merken. Finde ich eigentlich auch. Der große Bruder, der Täter, hat der in dieser Zeit, als er... Stefan hieß der. Also ja. Ich kann nur den Namen sagen, kein Problem. Ja, ist ja egal. Als das passiert ist, wohnte der auch noch mit bei euch in der Wohnung? Ja. Ja. Der wohnt heute noch in dem Haus aber rausgeschmissen haben meine Eltern den auch nie. Wann hat er das denn immer gemacht? Und meistens kam der nachts, also wo alle geschlafen haben, das war so ein ganz langer Flur von der Wohnung, die Eltern, das war ganz auf der anderen Seite. So, wenn ich habe dann geschrien, das hat die so weit nicht gehört und die Tür zugemacht. Also Eigentlich kam er immer nachts her. Ja. Und es kam dann immer zu Geschlechtsverkehr. Ja. Zu dem er dich dann gezwungen hat. Hat er dich bedroht, wenn du irgendetwas sagst, passiert das und das? Also der hat immer wieder mal gesagt, ja, wenn ich dich anzeige und so, da wird man ja halt vor Gericht sehen, wen man glaubt, aber so bedroht, mich unter Druck gesetzt, direkt nicht, nein. Also er war dann ja schon ein reifer junger Mann, du warst auch schon in der Pubertät und hinterher aus der Pubertät raus. Hat er das immer mit Gummi gemacht? Immer, ja. Das schon? Das schon, ja. Das schon, Also muss er schon vorher irgendwie gemacht haben, das habe ich nie richtig mitbekommen, aber ich weiß, dass es schon geschützt war. Als du dann 15 wurdest und 16 und 17 und er das immer noch machte, wie kam es, dass du dich nicht dagegen gewehrt hast? Weil gewehrt habe ich mich zwar immer, aber der war so kräftig, kein Muskelmann jetzt, aber der war immer so stark und ich weiß nicht, der hat so viel Kraft gehabt, da ich nicht runterwerfen konnte, weil ich so viel Kraft wie der hatte. Verstehe. Und also ich habe ja versucht, mich zu wehren, so gut wie es ging, aber ja. Es war immer so schwer irgendwie. Und wie kam es, dass du in dieser Zeit dich deinen Eltern nicht anvertraut hast? Dadurch, dass meine Eltern, sag ich mal, die waren sehr strenge Eltern, hatte ich, auch mit Schlägen und richtig schlimm waren die und ich hatte so Angst, dass die mir auch nicht glauben und ach so. Mit 17 hatte ich denen dann gesagt, meine Mutter habe ich erzählt mit 17, was nachts passiert und dann kam genau das mal raus, was ich immer gesagt habe, dass die mir nicht glauben. Ach, dann haben sie dir nicht geglaubt, obwohl du es dann mit 17 denen gesagt hast. Ja, Wie kam es denn dann zu der mutigen Entscheidung deinerseits, ihn anzuzeigen? Ich weiß nicht, ich habe den groß immer mehr Hass von Jahr zu Jahr bekommen, dass der draußen rumläuft und einfach nichts getan habe dagegen und bin irgendwann, ich glaube, wenn ich zu Hause laufe, immer bei der Polizei vorbei und dann bin ich eines Tages da reingegangen und gesagt, das kann nicht sein, was ist, wenn er das noch einer anderen antut? Das finde ich aber, bereuen jeden Tag, dass ich nie angezeigt habe. Finde ich aber sehr mutig von dir und sehr toll. Ja. Sehr toll, finde ich sehr gut. Aber umso schlimmer, was für ein lasches Urteil daraus gekommen ist. Ja, leider. Das liegt. Die Mutter, die starb hier und der Vater, den habe ich gesehen, der hält hier immer noch zu dem. Also. Das wollte ich gerade fragen. Wie stehen die Eltern jetzt zu dir im Moment? Also die Mutter, die ist tot und Vater, ich habe den Kontakt vor 2-3 Jahren jetzt ganz abgebrochen. Also mir reicht, der hat zu Geburtstag noch nicht mal angerufen, obwohl ich ja Zwillingsbruder habe zum Beispiel. Und es kam mit der Ausrede an, ja, er hätte es vergessen. Und er hält immer zu seinem Sohn. Ja. Gesagt, das kann nicht sein. Und deine Mutter ist tot? Kein einziges Mal war er für mich da. Ja, und du sagst, deine Mutter ist tot? Ja. Dein Bruder, hat der mittlerweile auch eine Familie und Kinder? Gar nicht, nee. Nein. Wohnt immer noch bei dem Vater und... Und die Arbeit hat er auch jetzt dadurch verloren. Ja. Warst du denn, Sabine, mal in einer psychologischen Behandlung? Ich hab's mal versucht, eine Therapie zu machen, aber das waren 2 Sitzungen und da war ich noch, das war vor 3 Jahren, glaube ich, habe noch nicht die Kraft gehabt, darüber zu reden. Aber jetzt müsstest du ja die Kraft haben, wenn du schon den Prozess durchgestanden hast. Ja. Bist du ja schon gestählt in der Hinsicht. Ja, ich war auch Dienstag bei der Ärztin, bei einer normalen Hausärztin, hab mir Überweisungen gegeben für Therapie. Ja, ich empfehle es dir auch ganz dringend, Sabine, das zu machen. Ja, ich will ja auch die ganze Zeit da wirklich was zu machen, oder? Unbedingt. Das musst du für dich und dein Leben tun, damit du klarer und besser leben kannst. Ja. Ich habe ja hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du das weißt, auch immer einen Diplompsychologen, eine Psychologin. Heute ist das die Elke. Ich möchte gerne, dass du mit ihr jetzt noch weiter sprichst, dann kann sie dir noch einige Informationen geben über Therapiemöglichkeiten und welche Art von Therapien und so weiter. Ja, ja, gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und sie ruft dich gleich an und ich bedanke mich bei dir für deinen Anruf und deine offenen Worte und Respekt, dass du das gemacht hast, wirklich. Ja, danke. Und das wirst jetzt, den nächsten Schritt wirst du auch schaffen, bin ich ganz sicher. Das schaffe ich. Ja. Eine gute Sendung. Dankeschön. So. Dankeschön, Sabine. Alles Liebe. Und wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Andi. Und Andi ist 37. Hallo, Andi. Ja, hallo, Jürgen. Freut mich mal, mit dir zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist. Ich hatte eigentlich gestern zu dem Thema Jung und Reich angerufen, weil mir da eine witzige Geschichte anfiel. Und leider ist es auch jetzt schwierig, mit so einer lustigen Geschichte zu kommen nach sowas Ernstem. Trotzdem, das ist in dieser Sendung so, da gibt eine das andere und das ist halt alles gemischt. Erzähl mal. Ich wollte nur erzählen, aber was heißt Jung und Reich? Du hattest gesagt, auch wenn das eine kleine Geschichte ist, wo man plötzlich zu viel Geld gekommen ist, das ist uns passiert. Und zwar war das 1995, da waren wir alle Anfang 20. Wir, das sind so 4 meiner besten Freunde. Und einer dieser besten Freunde und ich, wir hatten uns verabredet, nach Berlin zu ziehen und zusammen in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Aber das haben wir auch getan, aber die Wohngemeinschaft wusste nichts davon, wie sich dann rausstellte. Und dann mussten wir eine Wohnung besetzen, was zu der Zeit viele gemacht haben. Wahrscheinlich im Osten, dann in Ost-Berlin? Richtig, das war im Prenzlauer Berg in Ost-Berlin. Ja. Und dann kam trotzdem nach 3 Wochen irgendwann der Hausmeister und meinte, so geht es natürlich nicht. Und wir sollten uns mal bei der Wohnungsgesellschaft melden. Das haben wir dann getan. haben denen erklärt, dass wir natürlich nicht auf der Straße leben können und die haben uns gesagt, ohne Wohnberechtigungsschein läuft da gar nichts, außer wir würden eine Wohnung in der Lüchener Straße nehmen. Die wäre aber bis an die Decke voll mit Sachen von einer alten, verstorbenen Frau, die keine Angehörigen hatte. Ja. Und wir müssten unterschreiben, dass wir das alles mit übernehmen. Und das haben wir natürlich sofort getan. Ach, das war die Bedingung, dann konntet ihr die Wohnung haben? Ja, weil keiner wollte die haben. Die war wirklich, also das war schon Messi-mäßig. Ja. Ne? Also die war wirklich unter die Decke, wie wir dann später gesehen haben, vollgestapelt. Aber ihr solltet dann durchaus auch noch Miete zahlen, das schon? Ja, aber... Wenig. 100, was war das? 150 Westmark, ne? Ja. Also im Prinzip wenig. Ja, ja, natürlich, ja, klar. Und dann haben wir uns halt diese Wohnung zeigen lassen und haben gedacht, Mensch, super, machen wir einfach ein, zwei Jahre Flohmarkt von dem ganzen Kram, weil das war eine alte Frau, die hatte wohl einen Kurzwarenladen, so heißt das, glaube ich, mit Schneiderzubehör und so weiter. Wie groß war denn die Wohnung? Schon so 70, 80 Quadratmeter. Ja. Und war komplett vollgemüllt? Nicht gemüllt, aber sie hatte halt... Voller Sachen. Sie hatte das ganze Inventar dieses Ladens, ja, den sie irgendwann mal aufgeben musste, hatte sie in ihre Wohnung verfrachtet. Mhm. Ne? Und da waren Rüschensachen dabei, ganz tolle alte Sachen, die wir super auf dem Flohmarkt später verkloppen konnten. Mhm. Aber das war eigentlich nur, also da haben wir nur gedacht, super, nehmen wir die Wohnung, hier ziehen wir ein, zu zweit halt, also zwei von uns brauchten eine Wohnung. Ja. Ja, und dann sind wir da rein und ich war gerade nicht da, da kriegte ich einen Anruf, ich sollte mal schnell kommen. Mhm. Und wollten mir nicht verraten, was passiert ist. Und da hatten die auf dem Flohmarkt in einem der Kleidersäcke von dieser alten Frau ein Nachthemd gefunden, was sie verkaufen wollten. Mhm. Und als sie das ausgerollt haben, fiel da ein Briefumschlag raus mit genau 24.000 D-Mark West drin. 24.000 ja, D-Mark? Das war wirklich der Kracher. Und wir waren wie gesagt Anfang 20 und gerade vor der Frage, wie geht's weiter, weil wir hatten grandios. Wir hatten Bock auf eine gute Zeit, aber wir hatten kein Geld. Und durftet ihr das Geld behalten? Ja, ne? Oder? Ach ja, darum habe ich das erzählt. Wir mussten vorher unterschreiben, dass alles in der Wohnung von uns übernommen wird. ihr musstet unterschreiben, dass ihr die 25 oder 27.000 Mark nein, auch übernimmt. Nein, das wusste ja keiner. Nee, ist schon klar. Ja, aber ne? Das hat die Unterschrift letztendlich bedeutet, ne? So haben wir das für uns gerechtfertigt. Wir haben also ein Bild von dieser alten Frau dann, wir haben einen kleinen Altar gemacht und ihren kleinen Altar gemacht da und uns bei ihr bedankt im Geiste und haben nebenbei noch 500 Mark in einem Portemonnaie hier gefunden und 400 Mark da. Also es waren insgesamt über 25.000 Mark. Das ist ja Wahnsinn. Offensichtlich hatte die alte Frau ja auch keine Nachkommen, sonst hätten die sich ja darum gekümmert. Ganz genau, die hatte keine Nachkommen. Wir haben auch die Nachbarin gefragt und da gab es niemanden. Also Aber sag mal, wie merkwürdig, das war ja dann Ostdeutschland. Wie kam die Frau in Ostdeutschland an so viel Westgeld? Das war ja in Ostdeutschland damals ein Riesenvermögen. Genau, die Frage haben wir uns auch gestellt. Und dann haben wir von der Nachbarin, die ziemlich neugierig war, erfahren, ja, was hat denn die Frau, ich sag jetzt den Namen mal nicht, mit ihrem Geld gemacht? Mhm. Die hat doch ihren Schrebergarten kurz vor ihrem Tod verkauft. So. Und dann haben wir uns gedacht, das könnte das gewesen sein. Das die hat das vielleicht sein. Ihren Schrebergarten verkauft, stimmt. Die dieses Geld, wie alte Leute aus der Kriegsgeneration gerne machen, in ihr Nachthemd gepackt. Ist ja auch das Sicherste, besser als auf der Bank. Was habt ihr denn mit dem Geld dann gemacht? Ja, also mein Kollege, der auch dann 6.000 davon, also nicht 6.000 in Euro, 12.000 in D-Mark bekommen hat, der hat Bundesschatzbriefe gekauft, die musste er 3 Monate später auflösen, damit wir uns einen Mercedes kaufen konnten, um nach Spanien zu fahren. Und ich habe eigentlich dafür gesorgt, dass wir mal gut zu essen und zu rauchen hatten und es war eine wunderbare Zeit. Wir das haben nur noch aus dem Bioladen gegessen und die Leute haben sich natürlich gefragt, wo haben die Jungs das Geld her? Ja, das ist eine schöne Geschichte. Aber die Frau wird sich freuen und zwinkern oben im Himmel, dass ihr Jungs da so viel Spaß dran gehabt habt. Wir haben getanzt und haben uns bei ihr bedankt. Sehr gut. Ja. Lieber Andi, danke für den Anruf. Und, hätte ich gerne lieber gestern erzählt, aber... Aber war so wunderbar auch. Alles Gute. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Moritz Güldenring. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien und offenen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.